Was bedeutet das Wort allmächtig? Deum patrem omnipotentem, wie es im Credo heißt. Ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater. Das Wort allmächtig bedeutet, dass Gott alles kann, was er will. Alles kann, was er will. Jetzt kann man natürlich sagen, jetzt sophistischen Einwände, ja, Gott kann keinen runden Kreis, keine eckigen Kreise schaffen und kein rundes Quadrat. Ja, aber das Problem ist hier bei uns, weil die Idee des Kreises schließt naturnotwendig und immer aus, dass er Ecken hat. Und die Natur von einem Quadrat oder einem Rechteck schließt aus, dass es rund ist. Ja, deswegen ist es ein Blödsinn zu sagen, ja, Gott kann nicht alles machen, weil er kann kein rundes Quadrat, kein rundes Rechteck und keinen eckigen Kreis machen. Das Problem liegt bei uns, auf unserer Seite, wenn man sowas denkt, weil denken kann man alles, nur das wissen wir aus täglicher Erfahrung, leider ist vieles ein Blödsinn, was man denkt. Und hier ist eben Wesens unmöglich, weil das Wesen des Kreises, die Idee des Kreises, das Konzept des Kreises, die Idee und das Konzept von einem Quadrat oder vom Rechteck ausschließt. Ja. Kann man nicht zusammendenken, ist ein Blödsinn zu sagen, Gott müsste auch fähig sein, einen runden Kreis, ein rundes Quadrat zu erschaffen. Ja. Wäre Gott genauso dumm wie wir, wie sowas denken können, Gott machen könnte. Kein Sinn. Rein sophistisches Argument, rein sophistischer Einwand. Der also klug klingt, aber in Wirklichkeit nichts dahinter steht. Nur heiße Luft.